Wer hat dem menschgewordenen Sohn Gottes den Namen Jesus gegeben? Den Namen Jesus hat der ewige Vater selbst dem menschgewordenen Sohn Gottes durch den Erzengel Gabriel gegeben, als dieser der allerseligsten Jungfrau Maria das Geheimnis der Menschwerdung verkündete. Ist kein Name, der von Menschen alleine dem Sohn Gottes gegeben worden ist, dem menschgewordenen Sohn Gottes, sondern Gott selber hat diesen Namen seinem menschgewordenen Sohn beigelegt, wie es dann auch der Engel dem heiligen Josef sagt, als Ziehvater, der gewisse Rechtspflichten dem Sohn Gottes gegenüber, die Mutter Gottes ihm ja anvertraut ist, indem er dieses Amt annimmt und ausführt, steht es auch ihm zu, als Mensch den Sohn zu benennen. Und das sagt ihm eben der Engel auch in einer Erscheinung, er soll ihm den Namen Jesus geben. Aber jedes Mal kommt es eben von Gott in erster Linie, der Auftrag, den menschgewordenen Sohn Gottes Jesus zu nennen.